Niemandsland, wir machen ein anderes Radio. Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten. Meine Damen und Herren, die Mauer muss weg. Meine Damen und Herren, das Herz der Nation schlägt hier. Guten Morgen, es ist Samstag, der 8. November 2014. Niemandsland beginnt. Zwei Stunden Musik, Kultur, Politik, Geschichte und Unterhaltung. Wie immer in deutscher Sprache. Hauptsächlich. Wir senden live, direkt von hier, von der Plaza Real in Barcelona. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer De La Fiescaz. Das große Thema dieses Wochenendes und der letzten Wochen ist der Mauerfall vor 25 Jahren. Genauer gesagt am 9.11.1989. Der Verteidigungsminister der DDR hat soeben in der aktuellen Kamera bekannt gegeben, dass an den innerdeutschen Grenzen der Schießbefehl aufgehoben ist. Kein Massenmedium und kein Presseorgan übergeht dieses Thema. Überall ist davon die Rede. El País, die überregionale Tageszeitung hier in Spanien, hatte am letzten Wochenende eine Sondernummer in ihrer Literaturbeilage herausgebracht zum Thema die Mauer. Sehr interessante Beiträge, sehr interessant ausgeleuchtete Hintergründe zu diesem Thema. Was geschah? Es begann vieles am sogenannten Grenzübergang Bornholmer Straße. Schon um 20.30 Uhr treffen die ersten Ostberliner ein. Gegen 21 Uhr fordert die Menge die Öffnung und um 22.30 Uhr ist das Tor dann offen. Die Pressekonferenz, die Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED, am Abend des 9. November 1989 in Ostberlin gab, plätscherte fast eine Stunde so dahin. Doch um 18.53 Uhr zog er einen kleinen Zettel aus der Tasche seines Jacketts und begann holprig vorzulesen. Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen beantragt werden. Die zuständigen Abteilungen Pass- und Meldewesen sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen. Die Frage eines Journalisten, ob das auch für West-Berlin gelte, beantwortete er mit »Doch, doch«. Die Antwort auf die Nachfrage, ab wann die neuen Bestimmungen gelten, kam stockend, aber eindeutig, sofort, unverzüglich. In diesem Augenblick fiel die Mauer. Auch wenn der eiserne Vorhang, der Berlin, Deutschland und Europa fast drei Jahrzehnte teilte, eigentlich noch überall intakt war und viele Menschen vor den Fernsehschirmen die Bedeutung dessen, was Schabowski da verlautbart hatte, erst nach und nach begriffen. Doch zu diesem Zeitpunkt machten sich die ersten Bürger bereits auf den Weg zur Grenze. In unserem heutigen Niemandsland wird viel davon die Rede sein, wie das alles zustande kam, was da passierte. Wir werfen auch einen kleinen kritischen Blick auf die Gedenkfeiern, die sich in diesen Tagen, besonders in der Hauptstadt, abspielen, in Deutschland, in Berlin. Beginnen wir aber unseren musikalischen Teil der Sendung mit einem Mauerlied. Das Lied Über die Maueröffnung von der DDR-Gruppe Karussell, damals kurz nach Maueröffnung erschienen, diese Platte, ein sehr schönes Lied. Marie, die Mauer fällt. Karussell. Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse der Ordnung und Sicherheit, den Platz im Vorhof der Grenzübergangsstelle zu verlassen und sich... Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reiste ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, knallten statt tödlicher Schüsse euphorisch die Korken, da soffen wir Sekt und taumelten in fremde Küsse. Im ganzen Leben nie vorher sah ich so viele Freudentränen. Ein Fest der großen Gefühle, wofür sich doch Deutsche sonst schämen. So traf ich dich und trank mit dir auf künftig bessere Zeiten. Wir weckten die Pferde der Fantasie und trieben sie auf fremde Weiden. Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Als der andere Morgen kam, erwachte ich in deinem Bette. Mit Blick auf die Mauer, da stand Ost und West, und nun hämmern sie wild um die Wette. So mancher schöne Künstlertraum zersplitterte unter dem Hammer. Marie, deck mich zu, sonst verliere ich den Mut. Oder ist das nur der Katzenjammer? Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Marie, diese Nacht kommt nie wieder. So freundlich, so friedlich, so fröhlich dazu. Nun brauchen wir wieder Ermutigungslieder von der Mauer. Kommt beinhart der Groove. Marie, die Mauer fällt, wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen und die mit dem Geld, die finden sich früh oder später. Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ausreisewillige DDR-Bürger müssen nach den Worten von SED-Politbüro-Mitglied Schabowski nicht mehr den Umweg über die Tschechoslowakei nehmen. Dies kündigte er am Abend vor der Presse in Ost-Berlin an. Ja, das ist die Original-Tagesschau vom 9. November 1989 von der ARD damals. Zeitgeschichte. Sollte die Mauer vielleicht schon 1987 fallen? Kreml-Chef Michail Gorbatschow und Außenminister Eduard Schewardnadze schlugen bereits 1987 Erich Honecker vor, die Mauer abzureißen. Die abendliche Pressekonferenz von Politbüromitglied Günter Schabowski plätscherte über eine Stunde so dahin. Das geht aus Notizen eines engen Mitarbeiters von Schewardnadze hervor. Zur ostdeutschen Haltung schrieb er: Scharfe Reaktion unserer Freunde auf diese Idee. Der Historiker Wladislav Zubok von der London School of Economics hat den Eintrag entdeckt. Das Dokument stammt vom 30. Mai. Schewardnadze war gerade mit Gorbatschow aus Ost-Berlin zurückgekehrt. Wenige Tage später erklärte Gorbatschow im Politbüro, es sei nötig, sich in den Beziehungen mit der BRD auf ungewöhnliche Dinge einzulassen. Diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt. Also doch, ständig außerdem können wir alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD. Die Details des Vorschlags sind unklar. Gorbatschow will sich nicht äußern, die anderen Beteiligten sind verstorben. Möglicherweise wollten die Sowjets den Amerikanern mit einer Propagandakampagne, einem Coup, zuvorkommen. Sie begründeten ihren Vorschlag mit dem anstehenden Besuch von US-Präsident Ronald Reagan in West-Berlin. Reagan könnte die deutsche Einheit thematisieren. Reagans Berater stritten damals, ob der US-Präsident Gorbatschow auffordern sollte, die Mauer abzureißen. Womöglich hat der sowjetische Geheimdienst davon erfahren. Am Ende war es Reagan, der am 12. Juni 1987 verlangte: Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Flüchtlingswelle, das Reisegesetz und freie Wahlen in der DDR. Die Antwort von Egon Krenz war eher verblüffend. Eine große. Na, ich habe darüber gestern vor dem Zentralkomitee gesprochen und habe vorgeschlagen, ein neues Wahlgesetz auszuarbeiten. Und in diesem Sinne werden wir verfahren. Alles braucht seine Zeit, alles braucht seine Vorbereitung. Nun ist natürlich an diesem Wochenende in Berlin ein sogenanntes Gedenkfestival organisiert. Das Jubiläum, 25 Jahre Mauerfall. Was macht man da als ehemaliger Westberliner hier in Barcelona? Gut, wenn man eine Radiosendung haben kann, dann thematisiert man dieses historische Ereignis und versucht, ein kleines Potpourri, einen kleinen Überblick über das Thema zu geben. Es gibt so viele, unglaublich viele verschiedene Gesichtspunkte und Aspekte und Implikationen. Aber wir versuchen mal, dem Thema auf verschiedene Weise uns zu nähern. An der SED-Basis immer mehr Widerstand gegen einzelne Spitzen. Für, wie gesagt, einen ehemaligen Westdeutschen ist der Herbst ja traditionell eine schwierige Zeit. Für die Ostdeutschen natürlich auch. Wir werden dann mit unserer Geschichte konfrontiert. In diesem Jahr, 25 Jahre nach dem Mauerfall, ist das vielleicht sogar besonders anstrengend. Der glücklichste Tag der jüngeren deutschen Geschichte wird ein Vierteljahrhundert alt. Überall in Berlin spürt man den Gedenkdruck. Wieder mehr als 11.000 Übersiedler im eigenen Auto, zu Fuß. Hierzu führt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche aus, in einem breit angelegten Artikel von Herrn Jochen Martin Gutsch, der sagt Folgendes: Zum ersten Jubiläum 1990 konnte ich die Fernsehbilder vom Mauerfall kaum ertragen. Überall Ostler, die wie von Sinnen Richtung Kudamm rannten. Spätestens ab Mitte der 90er Jahre wurde im Herbst dann immer Geschichte aufgearbeitet. Stasi, Doping, Ausländerfeindlichkeit. Manchmal wurde den frustrierten Halbwilden aus der Zone auch über den traurigen Kopf gestreichelt. Wegen der ganzen Arbeitslosigkeit. Oder es wurde politisch gemahnt und geschimpft, wegen der bösen Nostalgie. Das war auch anstrengend. In den Nullerjahren kamen noch die Mauerfilme mit Veronika Ferres hinzu. Das war dann beleidigend. Irgendwann verlor ich das Interesse am Revolutionsherbst und war immer froh, wenn die Weihnachtszeit begann. Nachmittag in Warschau auf. Mit seinem sechstägigen offiziellen Besuch will er. Und jetzt ahne ich, dass man dem Superjubiläum nicht entkommt. Vielleicht in München, vielleicht in Hamburg, vielleicht in Barcelona, das füge ich hier ein, aber nicht in Berlin, nicht im Osten, wo selbst die Einkaufszentren mit DDR dekoriert sind. In den Potsdamer Platzarkaden steht ein nachgebauter Mauerstreifen samt Wachturm, Stacheldraht und Soldatenpuppen der Nationalen Volksarmee. Also kann ich mich genauso gut hineinstürzen ins Supergedenken. Nur dieses eine Mal zum 25. Revolutionsgeburtstag. Ich werde, ähnlich wie Joachim Gauck, von Erinnerungstermin zu Erinnerungstermin eilen. Podiumsdiskussionen, Zeitzeugengespräche und Mauerfall-Lesungen besuchen. Dokumentationen ansehen, Ausstellungen bewundern, Ehrungen beiwohnen, Festakte feiern, eine Herbstreise also. Womöglich ergibt sich ein Bild über deutsches Gedenken, über deutsche Rituale über die DDR und darüber, wie Geschichte überhaupt entsteht, wie sie ein Vierteljahrhundert später erzählt, umkämpft und inszeniert wird. Die Revolution im Herbst 1989 ist die erste gelungene deutsche Revolution. Eine Happy-End-Story nach zwei Weltkriegen. Und so wird die Revolution jetzt gepflegt, parfümiert und mit Pathos einbalsamiert. Vor allem mit Freiheitspathos. Die heilige Revolution. Das macht es manchmal schwierig, sich mit der eigenen Geschichte zurechtzufinden. Sie erscheint mir heute so eindeutig und märchenhaft, als hätte ich sie nie erlebt. Das sagt Herr Jochen Martin Gutsch im Spiegel von dieser Woche. Gut, Staatsbürgerkundeunterricht. Fritzchen hat ein Gedicht erfunden und trägt das vor. Unsere Katz hat Junge, 7 an der Zahl. 6 sind Kommunisten, 1 ist liberal. Sehr gut, Fritzchen, bitte setz dich, du bekommst eine 1. 14 Tage später kommt die Fachberaterin Staatsbürgerkunde in den Unterricht und die Lehrerin ganz zuversichtlich sagt, wir haben hier Fritzchen, der hat ein sehr schönes Gedicht erfunden. Bitte, Fritzchen, trag das vor. Unsere Katz hat Junge, 7 an der Zahl. 6 sind im Westen, 1 ist nicht normal. Aber trotzdem. Entschuldigen Sie bitte, Frau Kollegin. Fritzchen, du hast doch vor 14 Tagen noch ein ganz anderes Gedicht aufgesagt. Ja, aber da waren die Kätzchen ja auch noch blind. Mir fällt doch ein Witz ein über die Mauer. Ja. Erich Honecker und Willi Stoff, der Vorsitzende des Ministerrates, gehen an der Mauer vorbei und Honecker meint, also die Mauer steht ja nur schon ein paar Jahre und sieht wohl doch schon recht schäbig aus. Ja, sagt Willi Stoff, kein Problem, morgen sind hier 1000 Bauarbeiter und dann wird die Mauer hübsch renoviert. Am nächsten Tag geht Honecker alleine an der Mauer vorbei, um das mal zu überprüfen und stellt fest, da stehen nur 3 einsame Bauarbeiter am Mischer. Er geht hin und sagt, sagt mal, Kollegen, der Genosse Stoff hat mir hier 1000 Bauarbeiter für heute versprochen. Ja, sagte einer der Maurer, die sind auch da, aber die anderen haben sich alle für den Außenputz gemeldet. Helga, Helga, ich bin so unglücklich. Herr Brause kriegt, mein Mann war bei der Stasi, es ist mir so peinlich, mein Mann war bei der Stasi. Ja, Traudel, wie hast du denn das rausgekriegt? Oh. Er hat einen Zettel auf den Tisch gelegt und da stand drauf, bin I.M. Keller. Ein Bockwurstverkäufer verkauft seine Würstchen vor dem Haus des Ministerrates der DDR. Und mit einmal kommt ein Windstoß und weht ihm alle seine Bockwurstpappen rein in ein offenstehendes Fenster. Der Wurstmaxe macht seinen Deckel zu, geht rein ins Gebäude des Ministerrates, geht zu dem zuständigen Genossen der Sicherheit unten hin und sagt, du, hör mal zu, wir sind hier alle bei der Bockwurstpappen durchs Fenster geweht. Kein Problem, sagt der Genosse, geht rein, kommt nach einer Weile zurück, hat einen ganzen Stapel Bockwurstpappen in der Hand und sagt, hier, aber ich muss Ihnen sagen, es fehlen ein paar. Einige hat der Genosse Minister bereits unterschrieben. Oh. Okay. Egon Krenz ist zu Gast in der LPG Frohe Zukunft in Trollenhagen. Es ist natürlich auch ein Pressefotograf dabei, der macht wunderbare Fotos. Unter anderem ein Foto mit Egon Krenz in einer ganzen Horde von Schweinen. Das ist alles wunderbar. Am nächsten Tag aber entsteht dann das Problem in der Redaktion mit dem Foto, nämlich die Redaktion sucht nach der Bildunterschrift. Und der Redakteur schlägt vor, Egon Krenz unter Schweinen. Da gibt es natürlich sofort Stirnrunzeln. Moment mal, das geht überhaupt nicht. Das gibt Riesenprobleme, das können wir gar nicht machen. Sie überlegen und rätseln rum und sagen, okay, wir gehen zum Chefredakteur. Gehen zum Chefredakteur, da wird wieder beratschlagt und der schlägt letztlich vor, Egon Krenz umgeben von Schweinen. Da ist auch noch nicht so richtig die Lösung. Und Sie gehen also zum Hauptabteilungsleiter. Da gibt es eine lange Debatte, wird lange diskutiert. Und im Endeffekt schlägt der Hauptabteilungsleiter vor, Vierter von links, Egon Krenz. Also ein junger Mann kommt ganz aufgeregt in eine Entbindungsstation und sagt, Schwester, meine Frau, was ist? Sagt sie, Moment, ich frag mal nach. Geht nach hinten, kommt zurück, sagt junger Mann, Ihre Frau hat wunderschöne Zwillinge bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Guckt sie an und sagt, ja und sie gesund, meine Frau auch? Ja, sagt die Schwester, alles gesund, Ihre Frau ist gesund und die Kinder sind auch gesund. Also die Kinder auch? Sagt die Schwester, ja, freuen Sie sich doch. Sagt er, ja, denen fehlt nichts, den Kindern. Nein, sagt sie, sind ganz gesund und nicht mal vielleicht ein kleiner Zeh oder ein Stückchen vom Ohr. Sagt sie, wie kommen Sie darauf? Nein, den Kindern fehlt nichts. Warum freuen Sie sich denn nicht? Sagt er, darf ich mich wenigstens von meinen Kindern verabschieden gehen? Sagt sie, was fällt Ihnen denn da ein? Die müssen sich doch von Ihren Kindern nicht verabschieden. Sie können ihn ein paar Tage mit nach Hause nehmen, mit Ihrer Frau zusammen. Da sagt der Schwester, machen Sie mir nichts vor. Wir wissen doch, wie es hier so läuft. Alles, was bei uns fehlerfrei ist, geht in den Export. Lichtmomente, da stellen sich die Weichen und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen und sollen unsere sein. Ja, eines der schönsten vielleicht Lieder des Ostrock, das war die Hansi Biebel Band mit einem Titel von 1990. Es gibt Momente. Unser Thema, 25 Jahre Mauerfall, 9. November, der ist zwar erst morgen, aber wir hier im Niemandsland sagen schon heute was dazu, am 8. November. Wir hatten gerade gesagt, was in der Hauptstadt los ist, ein Gedenkmarathon, ein Gedenkfestival und auch die NATO begeht den Mauerfall auf ihre Art. Laternen, Feuerwerk, Raketen, auch die NATO, so schreibt die Junge Welt heute auf ihrer Internetseite, steuert zu den großen Jubelfeiern anlässlich des Mauerfalls vor 25 Jahren ihren Teil bei. Der Militärpakt denkt laut über einen provokativen Aufmarsch mit mehreren 10.000 Soldaten in den Grenzregionen zu Russland nach. Wir haben bisher Großmanöver von 25.000 bis 40.000 Mann nur in den westlichen NATO-Ländern durchgeführt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das in Zukunft auch in Osteuropa und im Baltikum machen, ließ sich der deutsche General und verantwortliche NATO-Oberbefehlshaber für Nord- und Osteuropa, ein gewisser Herr Hans-Lothar Domröse, am gestrigen Freitag in Zeitungen des Springer Verlages zitieren. Klare Order des Spitzenmilitärs, die NATO muss sich fit machen für eine mögliche Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Dazu gehört die Abwehr von konventionellen Angriffen, aber auch die Fähigkeit, Cyberangriffe abzuwehren oder eine lokal begrenzte Destabilisierung durch subversive feindliche Kräfte, die schwer zu fassen sind, zu kontrollieren. Ja, das sind tolle Töne, 25 Jahre nach dem Mauerfall. Ein deutscher General, ausgerechnet ein Deutscher. Neben der Erweiterung der Militärstandorte in den östlichen Mitgliedsländern baut die NATO eine neue schnelle Eingreiftruppe, die sogenannte NATO Response Force, auf. Die Speerspitze soll schnell und schlagkräftig operieren können. Ziel sei, so Domröse, dass etwa 5.000 bis 7.000 Soldaten innerhalb von 2 bis 5 Tagen im Einsatzgebiet sein können. Bislang waren von 3 bis 5.000 Mann die Rede. Dem 61-jährigen Vier-Sterne-General zufolge soll die Drohkulisse gegen Moskau zügig errichtet werden. Wenn alles planmäßig verläuft, kann die schnelle Eingreiftruppe bis Ende 2015 einsatzbereit sein. Ja, die neue Krisenwaffe des Westens werde viel Geld kosten, kündigt der NATO-General schon einmal an, vorsichtshalber. Er wird ja dann auch an der Tür des Finanzministeriums stehen und die Hand aufhalten und sagen, haben Sie mal einen Milliardenbetrag für mich? Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Gut und schlecht. Froh darüber, dass ich noch am Leben bin. Aber so wie es aussieht, kann ja alles passieren. Ne? Genauso haben ja der Erste und der Zweite Weltkrieg auch angefangen. Ne? Manöver in Grenznähe und so weiter. Und wenn der sagt, ja, wir müssen uns auf eine möglichen Krieg im 21. Jahrhundert vorbereiten, ja, klar, natürlich. Der letzte größere Krieg ist ja schon ein bisschen länger her, vielleicht zu lange. Und dann muss man jetzt halt wieder einen Krieg riskieren und notfalls auch anfangen, weil das ist ja schon seit vielen, vielen zig Jahren die Art und Weise, aus der sogenannten Krise rauszukommen. Ne? Die Grande Depression, die große Depression in den 30er Jahren, die war dann mit dem Ende vom Zweiten Weltkrieg zu Ende. Ne? Und es ist noch gar nicht mal so, dass die das wollen und darauf hinsteuern, ne? Aber so ist die Entwicklung und immer führt es dazu. Wenn du sagst, dass sie das gar nicht wollen, denkst du wahrscheinlich an die Eigendynamik, die Worte und Taten und gegenseitige Provokationen auch immer wieder bewirkt und hervorruft. Diese Typen haben natürlich auch nichts anderes gelernt, als sich vor die Mikrofone zu stellen, dann auf dem Kasernenhof ihre Befehle zu erteilen und sich dann natürlich auch noch in die Politik einzumischen. Das ist eine sehr, sagen wir mal, unrühmliche Tradition. Und diesem Mann würde ich erstmal eins aufs Haupt verpassen und ihn in eine Kaserne zum Kloputzen versetzen. Da soll er mit der Zahnbürste die Klos schrubben, weil so eine brutale und dumme Provokation an so einem Gedenktag von sich zu geben, das ist schon ein starkes Stück. Das ist ungefähr das, was auch hier die Neonazis in Madrid machen, wenn sie über Katalonien sprechen. Meine Damen und Herren, es ist der 8. November, ein Tag vor dem 9. November. 9. November, Gedenktag vielerlei Art in Deutschland. Da gab es den 9. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht. Es gab den 9. November 1918, das war die sogenannte Novemberrevolution. Und es gab, wie gerade gesagt, den 9. November 1989, die Mauer ging auf Bornholmer Straße, 22.30 Uhr, das Volk strömte rüber. Die haben das damals genannt Rübermachen. Typisches DDR-Verb, rübermachen. Wir hatten das hier schon ein bisschen stimmungsmäßig eingeleitet und eingeläutet mit ein paar Witzen, mit Musik. Und du hast vielleicht einen Kommentar zu diesem Thema. Aber morgen, sagst du, ist der 9. November, also morgen werden es erst 25 Jahre nach dem Mauerfall. Und am 8. November damals, was ist da passiert? Also da hat sich dann sicher schon, vielleicht nicht offiziell, aber einige Typen vom Politbüro der SED getroffen und haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie was machen. Ja. Und die eigentliche Sitzung, das war dann, glaube ich, am nächsten Tag, also am 9. November. Und dann bekannt wurde die Sache dann nach dieser Sitzung abends und da kam dann Schabowski raus und hat eine Pressekonferenz gemacht im DDR-Fernsehen. Und dann hat er sich aber so ein bisschen unklar ausgedrückt, ne? Und dann haben die Journalisten nachgefragt, ja, wann soll denn diese neue Regelung jetzt beginnen? Und sagt er, ja, das tritt nach meiner Kenntnis, das ist sofort, unverzüglich. Ja, also das war am 8., also am 9. November dann. Und seither, damals gab es ja dann Leute, also ein Jahr später die Wiedervereinigung, die offizielle. Und dann war ja natürlich dann überall die Frage, ja, jetzt ist also der Kalte Krieg dann zu Ende, der eiserne Vorhang, den gibt's nicht mehr. Und dann beginnt ja jetzt eine Zeit des Friedens, fast des Paradieses. Alle Probleme sind verschwunden. Und dieser, wie hieß der noch da, der Japaner da im Solde der US-Regierung, Fukuyama oder so ähnlich, der hat dann gesagt, jetzt ist das Ende der Geschichte gekommen, ja, also so dummes Geschwätz wurde damals nicht nur von dem, sondern überall konnte man das hören und lesen. Und wie sieht's aus heute? Genau das Gegenteil ist eingetreten. Also jetzt hat eine Seite gewonnen, in Anführungszeichen, diesen Kalten Krieg. Und ab diesem Moment gibt's keinerlei Hemmungen mehr. Der Kapitalismus entfesselt sich. Es wird immer brutaler und immer schärfer. Das ist vielleicht die letzten 25 Jahre, was man darüber sagen kann. Ja, der Kapitalismus hat endgültig die Sau rausgelassen, wenn Sie mir diese saloppe Formulierung verzeihen. Wir sehen es. Soziales Elend, Arbeitslosigkeit, Lohndrückerei, neue Kriege zur Eroberung von Gebieten, neue Kriege zur Eroberung von Rohstoffgebieten, Wiederaufleben von Rassismus, von Gewalt, von Frauenfeindlichkeit, all das, was man gedacht hatte, was auf dem guten Wege wäre, gewesen wäre, endgültig aus der Menschheitsgeschichte zu verschwinden, ist mit erneuter Kraft wieder brutal hervorgebrochen. Wir könnten hier stundenlang jetzt Beispiele zitieren. Das machen wir auch in unseren Sendungen. Und wir sagen nur, Scheiße gelaufen. Die Maueröffnung war einerseits gut, wir haben uns natürlich alle gefreut, aber andererseits, wie gesagt, die Sieger lassen die Sau raushängen. Was ja dann auch relativ kurz danach losging in Deutschland, so Anfang der 90er Jahre, Rechtsradikalismus, Nazi, besonders im Osten, im Westen auch natürlich, Strömungen werden wieder stark. Es gibt Attentate, Anschläge, besonders auf Ausländer. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es im Laufe der 90er Jahren dann bis zu 100 oder über 100 Tote durch Anschläge von Rechtsradikalen. Das hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen in Deutschland. Im Laufe der 2000er Jahre. Aber jetzt beginnt das wieder. Ja, das ist so wie so eine Begleiterscheinung zu diesem entfesselnden Kapitalismus, der dann natürlich auch Widerstand mit sich bringt, und dafür sind jetzt werden die Nazis und die Rechtsradikalen eingesetzt, und um eben nicht die ganze Schmutzarbeit nur der Polizei zu überlassen. Und das passiert leider nicht nur in Deutschland, sondern auch noch in praktisch in ganz Westeuropa, dass eben diese Schweine immer stärker werden, immer aggressiver, und das ist die andere Konsequenz davon. Gut, mal all diese schrecklichen Dinge beiseite gelassen. Die Berliner benutzen natürlich jede Gelegenheit zu feiern, wenn sie noch so klein ist, und diese ist wirklich riesig. Feiern zum Mauerfall wurden gestern offiziell eröffnet. Eine Grenze aus Lichtern ging durch Berlin. Seit gestern Abend und das ganze Wochenende wird der 25. Jahrestag der Mauer natürlich groß gefeiert. Bürgermeister Wowereit schaltete gestern die letzten Lampen der Kunstaktion Lichtgrenze an, die den Mauerverlauf nachzeichnet. Auch Michael Gorbatschow, von den Deutschen zärtlich Gorbi genannt, ist in der Stadt. Gorbatschow erfährt ja verschiedene Bewertungen. In seinem eigenen Land wird er als derjenige angesehen, der das Sowjetimperium verkauft hat und aufgelöst hat. Da hat Gorbatschow keinen guten Ruf. Für die Deutschen ist er natürlich eine Lichtgestalt, die dazu beigetragen hat, die Mauer zu öffnen und die Wiedervereinigung einzuleiten. An diesem Wochenende wird Berlin vor lauter A's und O's widerhallen, sagt die Taz. Ab gestern Nachmittag und das ganze Wochenende über werden 8000 heliumgefüllte Ballons auf einer Strecke von 15 Kilometern den Verlauf der Mauer illuminieren. Die spektakuläre Lichtinstallation soll bis zum morgigen Sonntag simulieren, was 28 Jahre lang Realität war, die Zweiteilung der Stadt. Vom 7. bis zum morgigen 9. November sind die Straßen am ehemaligen innerstädtischen Mauerverlauf gesperrt. Kein Durchkommen zwischen Bornholmer Straße, Mauerpark, Checkpoint Charlie und Oberbaumbrücke. Nur wogende Lichter. Bis zum Abend des morgigen 9. November, dann werden Ballonpaten entlang der Strecke jeden einzelnen Ballon hochsteigen lassen und die virtuelle Grenze auflösen. Ballonpaten. Ich habe hier ein Foto, man sieht also noch ein Mauerstück. Ich weiß nicht, ob das jetzt extra wieder dahingestellt wurde, ich glaube ja. Und da sind die Ballons. Und da fährt gerade ein Ballonpate auf dem Fahrrad dran lang. Und wie gesagt, die Leute werden es wahrscheinlich danken, dass man wieder was zu feiern und zu jubeln hat. Die Lichtgrenze ist der zentrale Programmpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Flankiert wird sie durch 100 Mauergeschichten aus der geteilten Stadt, die auf Tafeln und in Filmen entlang der Strecke präsentiert werden, sowie zahlreiche Führungen und Ausstellungen. Das Ballonspektakel geht auf eine Idee des Brüderpaars Christopher und Mark Bauder zurück. Der Lichtkünstler und der Filmemacher stammen vom Bodensee. Als sie in den 90er Jahren nach Berlin zogen, waren sie erstaunt, wie wenig im Straßenbild noch an die Mauer erinnerte. Wir wollten etwas schaffen, das die Monumentalität dieses Bauwerks heraufbeschwört und die Grenzerfahrung körperlich spürbar macht, sagte Christopher Bautz gegenüber der Taz. Ursprünglich sollte die Lichtgrenze die gesamten 23 Mauerkilometer umfassen. Von dieser Dimension ist man nun aber etwas abgerückt. Trotzdem ist die Installation, welche die Brüder in Zusammenarbeit mit Kulturprojekte Berlin GmbH und der Robert-Havemann-Gesellschaft entwickelt haben, ein Mammutprojekt, vor allem technisch und logistisch. Ja, sieht sehr spektakulär aus. Und wer auf so einen Klimbim und so einen Klumbum und so ein Spektakel steht, den wird's da wohl hintreiben und der wird da wohl ordentlich Spaß haben. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Ja. Dann wäre ich jetzt gerne hier, ist ehrlich, ja. Meine Meinung. So. Totale Verarschung, die sind sich nicht einig. Moin, jetzt gehen wir aus der arbeiten, weil sie sich alle die Papiere besorgen wollen. Ja, genau. Und wir kommen noch mehr in eine Scheiße. Genau, so sieht's aus. Wie wir eingangs sagten, bei all diesen Dingen kommt es immer wieder auf die Perspektive an. Wer betrachtet was, von wo aus und wie? Auch wir haben natürlich unsere Perspektive hier im Niemandsland. Ich war damals Westberliner, eingesperrt in die Mauerstadt und betrachte nun im Rückblick dieses Phänomen Mauer von hier aus, von einem Barcelona, wo auch wieder die Leute dabei sind, beziehungsweise die Politiker, Mauern zu errichten zwischen den Menschen. Man versucht nun das Volk in Katalanen, die einen eigenen Staat wollen, und Hispania, die das verhindern wollen, zu teilen. Morgen gibt es hier ein sogenanntes Referendum, oder wie man das nennen soll. Mit Referendum würde ich das nicht übersetzen. Ich würde sagen, das ist eine Befragung, eine Consulta. Man will das Volk befragen, was es denkt, was man machen sollte. Das Volk sind in diesem Falle allerdings dann mehrheitlich die Leute, die für die Abspaltung Kataloniens von Spanien sind. Die will man befragen. Man will natürlich nicht die anderen befragen, die dagegen sind. Die ganze Situation ist relativ kompliziert, die Situation ist relativ unangenehm für viele Leute. Viele Leute wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, was sie morgen tun sollen. Wird das Militär auf die Straße geschickt? Wird es Polizei geben? Es gibt Gerüchte, dass Madrid Truppen geschickt hat, die sind hier irgendwo verbunkert in den Bergen. Im Internet kursieren Fotos von irgendwelchen Soldaten, die sich darauf vorbereiten, vielleicht irgendwo einzugreifen, wie auch immer. Und solche Dinge mehr. Ja, dass es so schwer ist, da das korrekte Wort zu finden, was da jetzt morgen hier stattfinden soll der Grund dafür, dass man das ja wirklich nicht weiß, was das sein soll, was da morgen organisiert wird. Ist es ein Volksentscheid? Ist es eine Befragung? Ist es eine Demonstration? Daher, das ist das eigentliche Problem. Ne? Also, was die da machen, das war ja ursprünglich, hieß es ein Referendum, ein Volksentscheid. Und dann gab es aber legale Probleme, wurde von der Zentralregierung Madrid verboten, dann das oberste Gerichtshof hat dann entschieden, das ist tatsächlich illegal, dann haben sie es modifiziert und am Ende wissen sie gar nicht mehr, was sie da jetzt machen wollen. Und also es gibt keine Wählerverzeichnisse, es gibt keine offiziellen Beobachter an den Wahltischen, wenn die Stimmen ausgezählt werden. Viele Leute wissen nicht, ob sie wählen können oder wählen dürfen, wissen nicht, wo sie hingehen müssen zum Wählen oder Abstimmen. Also das ist die Situation. Und egal, was rauskommt, der Kommentar der Nationalisten wird dann natürlich sein. Voller Erfolg war das. Eine Massenverarschung ist das hier. Genau, nein. Dann hätte ich auch zu Hause bleiben können und pennen können. Ja. Dann wäre ich jetzt gerne hier, ist ehrlich. Ja. Meine Meinung. So. Totale Verarschung. Die sind sich nicht einig. Moin, jetzt gehen wir nach Hause. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, es ist also eine teilweise abgekartete Sache, teilweise auch, vielleicht könnte man das eine Farce nennen. Dazu gibt es einen Kommentar im Spiegel, übrigens, von einer gewissen Frau Helene Zuber. Die spricht vom katalanischen Zauberlehrling und meint niemand anderen als den Artur Mas, den Präsidenten Kataloniens, der sogenannten Regionalregierung. Das spanische Verfassungsgericht hat der Regierung von Katalonien untersagt, am morgigen Sonntag ein Referendum über die Unabhängigkeit abzuhalten. Ministerpräsident Arturo Mas jedoch hält daran fest, die Katalanen zu befragen, ob sie einen eigenen Staat wollen und wenn ja, ob der von Spanien unabhängig sein soll, auch wenn das gegen die selbst in Katalonien mit Mehrheit angenommene Konstitution von 1978 verstößt. Prozess der Bürgerbeteiligung hat Mas das Vorhaben nun getauft. Also kein Volksentscheid, kein Referendum, sondern einen Prozess der Bürgerbeteiligung. Man hat das Kind also einfach umgetauft und das klingt natürlich gut, demokratisch und schön. Auch dagegen rief natürlich die Zentralregierung in Madrid prompt jetzt das Verfassungsgericht an. In welch unwürdiges Spektakel, so kommentiert Frau Helene Zuber, werden da die Bürger Kataloniens getrieben, angeblich im Namen der Demokratie? Die Meinungsumfrage sei nicht bindend, behaupten die Veranstalter einerseits. Andererseits betonen sie, Volkes Stimme müsse gehört werden, nicht nur in Madrid, sondern in ganz Europa. Aber wer ist das Volk? Wie du gerade sagtest, Werner, es gibt kein Wahlregister, die Stimmen sollen von Freiwilligen ausgezählt werden, die mehrheitlich natürlich Independentister sind, mehrheitlich oder total. Ohne Garantie, dass die Wahlhelfer neutral sind. Die Wähler können nur kurze Zeit im Internet nachschauen, wo sie die bereits gedruckten Wahlzettel einwerfen sollen. Und wie viele schaffen das? Bei mir heute Morgen, als ich aus dem Haus ging, hing von innen in der Tür und auch im Fahrstuhl ein Zettel mit dem Wahllokal, an das die Bewohner, die in diesem Haus gemeldet sind, sich richten können, um da morgen ihre Stimme abzugeben. Das ist ganz in der Nähe von da, wo ich wohne. Juristisch ist diese ganze Geschichte sehr wackelig. Wie gesagt, Wahlzettel sind gedruckt, aber wo kriegt man die? Jedenfalls, die Bevölkerung ist polarisiert. Fast die Hälfte der Befragten lehnte Ende Oktober die sogenannte Bürgerbeteiligung ab. Nur noch 44% waren dafür. Und welche Folgen soll das Ergebnis dieser Farce von direkter Demokratie haben? Der Chef der katalanischen Regierung hat in den vergangenen Monaten so getan, als ob die Verfassung des Königreichs Spanien für das Katalanenland nicht mehr gelte. Anstatt zu versuchen, sie zu ändern auf den Wegen, die ihm in der repräsentativen Demokratie zur Verfügung stehen, nämlich durch politisches Verhandeln also und Paktieren mit gewählten Volksvertretern. Die Enttäuschung über den zerborstenen Traum von der Unabhängigkeit könnte viele katalanistische und katalanische Nationalisten schwer treffen. Arthur Mas, der Zauberlehrling, wird dann die Kräfte, die er rief, nicht mehr einfach nach Hause schicken können. Sie werden sich nicht nur gegen Madrid, sondern auch gegen ihn wenden, prophezeit Frau Helene Zuber im Spiegel von dieser Woche. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. November. das Wetter passt zur Jahreszeit. Richtiges Novemberwetter. Wenn man aus dem Fenster guckt und schaut sich nur den Himmel an, könnte man denken, man sei in Berlin. Oder in Vladivostok oder in Stockholm. Mal sehen, ob es bald eine Novemberrevolution gibt, wie damals am 9. November 1918. Ne? Ja, morgen hier an den Urnen. Naja, also zu dieser Geschichte da nochmal. Ich glaube auch, dass dieser Mas da, der Obermacker von der Partei Convergencia, dass der sich jetzt sein eigenes Grab gegraben hat da. Und wenn dann morgen Abend oder klar ist, wie lächerlich die ganze Geschichte ist, dann werden halt von diesen Zauberlehrlingen da wird es dann Frustration geben, dann die Leute sind enttäuscht und so, was wiederum eine Radikalisierung bedeuten kann bei einigen und was aber ganz sicher die Konsequenz sein wird, dass sich viele von den seitherigen Convergencia-Fans dann der anderen Partei zuwenden werden, da ERC, ja, die noch ein bisschen nationalistischer sind als die Convergencia. Und die andere Frage da, dass dem Mas das egal ist jetzt, oder dass er so tut, wie wenn es ihm egal wäre, was das Verfassungsgericht entscheidet, dass ihn die spanische Legalität nicht mehr interessiert, das ist ja erstmal gar nichts Verwerfliches aus meiner Sicht. Ne? Wenn du von was überzeugt bist und dass du recht hast, dann kann dich das nicht stören. Nur denke ich, dass dieser Ungehorsam wirklich einer besseren Sache würdig gewesen wäre als dieser Unabhängigkeitswahn hier. Ja. Aber es gibt dann auch wiederum Leute, die sagen, wenn ich da jetzt hingehe und wähle, ja, das ist doch verboten, dann tue ich ja was Illegales und vielleicht wird mir das später dann mal zum Nachteil gereichen. Also solche Leute gibt's auch. Ne? Aber gut, wie gesagt, wir als Deutsche, wir sollten eigentlich geimpft sein gegen solchen Nationalismus. Ich habe in diesen letzten Tagen mit vielen, vielen Leuten gesprochen, meine Schüler und Freunde und Bekannte, alle reden natürlich über dieses Thema und ich habe da doch, glaube ich, einen kleinen Überblick gewonnen und muss eines sagen, bei allem, was wir jetzt hier kritisieren, ankreiden, anprangern, die Katalanen, die sich für ein eigenes Land einsetzen, die kann man auch auf irgendeine Art natürlich bewundern. Die sind unheimlich hartnäckig, die gehen unheimlich zivilisiert vor. Es hat keinen Brandanschlag gegeben oder irgendeine Gewalttat im Moment auf nichts und niemanden. Die Leute glauben einfach an diese bekloppten Urnen. Das muss man wirklich bewundern. Die sagen, wir können mit Wählen, mit einer Masse an Leuten etwas verändern für uns, für unsere Ideen. So blöd wir die als Deutsche vielleicht auch finden, weil die ja nationalistisch sind und die haben ja keine Ahnung, wohin das alles führen könnte. Aber ich kann die Leute nur bewundern. Ich habe mit alten Leuten gesprochen, mit denen ich gestern Mittag zu essen war. Die sind weit über 70 alle, 75, 76 Anwälte zum Teil, Lehrer, Lehrerinnen. Und die haben mir alle erzählt, wie sie diesen Moment ersehnt haben, der jetzt angeblich kommt. Und das war für mich wirklich sehr erschütternd. Und die haben nicht einfach nur Parolen und Slogans von sich gegeben, sondern die haben eigentlich sehr ausführlich, sehr tiefgreifend und historisch sehr wissend über dieses Thema gesprochen und ihre Forderungen dargestellt und sind auch völlig von sich aus auf das Thema Nationalismus, die Gefahren und auf alles eingegangen. Und dem kann ich nur meine Bewunderung zollen. Das möchte ich hier auch mal sagen. Also ich kenne auch viele von diesen Leuten natürlich, ne? Nachbarn, hier ein direkter Nachbar, der hisst zum Beispiel jeden Morgen seine Unabhängigkeitsfahne auf der Terrasse. Am Abend holt er sie wieder ein und am nächsten Morgen hisst er sie wieder. Ja, aber gut, also, oder, also wirklich viele Leute, ja, natürlich, das stimmt, es gibt eine sehr starke Bewegung da, dafür und natürlich auch ordentlich Propaganda gemacht, das katalanische Fernsehen, schon seit Wochen reden sie überhaupt nichts anderes mehr. Und die Presse natürlich und viele Leute sind drauf abgefahren. Das ist offenbar und ganz offensichtlich. Nur, also tut mir leid, also ich kann diese Leute nicht bewundern. Ja, ich, für mich sind das Opfer. Und auch, was heißt das denn? Die setzen sich für ihr Land ein. Also jemand, der sich für sein Land einsetzt, der kann aus meiner Sicht kein vernünftiger Mensch sein. Weil was ist das denn, dein Land? Ja, in deinem Land, was du sagst, das ist mein Land, dann gibt es solche und solche. Ja, was machen die? Was für eine Funktion haben die? Und also die Frage ist nicht mein Land und ein anderes Land, sondern die Frage ist, was passiert hier selber? Und das ist die Frage, ja. Und wer dann von meinem Land redet und nicht zum Beispiel von oben und unten, da kann ich nichts mit anfangen, ja. Und es ist mir völlig egal, wenn die uns hier das Leben unmöglich machen, ob die die gleiche Sprache haben oder die gleiche Nationalität wie ich, ja, das ist nicht mein Problem. Also da gibt's keine Gemeinsamkeit. Ne? Also deshalb kann ich das nicht bewundern. Ja, so hat jeder seine Dinge. Vielleicht kann man das in ein Gleichnis fassen. Wenn jemand sagt, ich kann mich mit keinem Land identifizieren, aber mit einem Fußballverein, dann hat man schon das Gleichnis und kann sagen, gut, jetzt weißt du ungefähr, was diese Leute empfinden. Sie empfinden das, was vielleicht im 17. Jahrhundert die Religion war, im 19. Jahrhundert die Nation, bei den Nazis der Rassismus vielleicht. Es gab ja auch Leute, die waren rassistisch. Und da gibt es natürlich eine Linie von der Religion über den Nationalismus zum Rassismus. Das ist die böse Linie. Diese Linie speist sich aber meiner Meinung nach aus einem tiefen Stammesgefühl, einem tribalen Gefühl. Wir Menschen sind tribale Wesen, die aus irgendwelchen Urhorden sich gebildet haben im Laufe der Jahrzehntausende, sind aus den Urhorden wieder Horden entstanden, größere Horden. Die brauchten immer ein Identifikationsgefühl und Symbol. Und das haben wir bis heute eigentlich beibehalten, haben das kulturell ein bisschen veredelt. Das sind jetzt die Fahnen und die Farben deines Clubs und Barca und Madrid und Real Zaragoza und Borussia Dortmund und wie die alle heißen. Alle sind da eben auf der gleichen Linie, das gleiche Gefühl ist nur in eine andere Richtung gedrängt. Die Herrschenden wissen das in diesen Ländern. Die Herrschenden sind ja nicht dumm. Sie verfügen ja über Jahrtausende altes Herrschaftswissen. Die kennen die Mechanismen, die wissen, wie man die Leute lenken kann und sollte. Und dann ist immer die Frage, wohin lenken wir den Volkszorn, wenn es gegen uns geht? Das wissen wir auch. Der Volkszorn wird dann immer in Richtungen gelenkt, wo es für die Manipulateure und die Herrschenden ungefährlich wird. Sie stellen sich dann aber kumpelhaft neben die Unterdrückten und sagen, jetzt ziehen wir an einem Strang. Das war die sogenannte Volksgemeinschaft bei den Nazis und das war natürlich auch im Kaiserreich die Kriegskredite, als der Kaiser sagte, ich kenne jetzt keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. So sieht's ungefähr aus und in diesem Zusammenhang sehe ich zumindest aus meiner bescheidenen Perspektive die ganzen Phänomene. Manchmal ist man ja auch selber Opfer von irgendwelchen Jubelgefühlen, denen man sich anschließt. Wenn die eigene Fußballmannschaft zum Beispiel gewinnt, da freut man sich diebig und lacht und ist begeistert. Daraus allerdings eine politische Identität zu machen und die bis zu den Grenzen zu führen, ist ein anderes Thema. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Meine Damen und Herren, Niemandsland 91,4 hier in Barcelona. Es ist ein grauer Samstag. Wir werden in wenigen Minuten die Nachrichten beginnen, den Katastrophenblock. Vielleicht ein Lied, noch, um diese langen Redebeiträge ein bisschen aufzulockern. Sagen wir mal, Paul ist tot. Paul ist tot von Fehlfarben. Thank you. Es ist Samstag, der 8. November 2014. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema Straßenkampf. Die Krawalle in Köln lassen die Behörden rätseln. Verbünden sich Neonazis und Hooligans? Die Gefahr wurde lange unterschätzt. Köln war nur der Anfang, sagen Experten. Annähernd 5000 Demonstranten, Stadionschläger und Rechtsextremisten waren am vorvergangenen Wochenende durch Köln marschiert. Etliche von ihnen wüteten dabei im Schatten des Doms. Angeheizt von der Rechtsrockband Kategorie C. Heute schächern sie Schafe und Rinder, morgen schon Christenkinder, kübelten die Krawallmacher ihren Hass in die Kölner Innenstadt. Touristen und Passanten flohen vor dem Mob. Die Bilanz des Sonntags, 49 verletzte Polizisten, ein umgestürzter Einsatzbus, zahlreiche Sachschäden. Die Kölner Polizei hat eine Sonderermittlungsgruppe aus 36 Beamten eingesetzt. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurden bis Freitagabend 31 Tatverdächtige identifiziert und 32 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In Politik und Gesellschaft brach Rätselraten aus, wie das passieren konnte und Angst vor dem, was folgen könnte, denn sogleich kursierten Termine für weitere Demonstrationen. Tausende Hooligans, die keinen Club mehr kennen, sondern nur noch einen gemeinsamen Feind, die islamische Gefahr, und die sich mit Neonazis und anderen Rassisten verbünden, das hatte man offenbar nicht für möglich gehalten. Eilig kündigte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Kaffier von der CDU an, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Innenministerkonferenz zu setzen. Sein niederländischer Kollege Boris Pistorius von der SPD forderte eine Taskforce, so nennen die das heute auf Deutsch, die im gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern angesiedelt werden soll. Vertreter von Fußballvereinen zeigen sich schockiert von den Bildern aus Köln. Dabei hatte sich das Unheil lange angekündigt, kommentiert der Spiegel diese Geschichte. Seit Februar 2013 verfügen Staatsschützer über konkrete Hinweise darauf, dass sich traditionell verfeindete Hooligan-Gruppen vernetzen und nach rechts außen rücken. Damals lud die Borussenfront, eine Gruppe rechtsextremer Schläger, die in den 80er Jahren ihre Hochphase hatte, verschiedene Hooligan-Gruppen zu einem vereinsübergreifenden Austausch auf einen Bauernhof in Rheinfeld. Mitglieder von 17 sogenannten Firms, wie sich die Hooligan-Zusammenschlüsse nach englischem Vorbild nennen, trafen in der Nähe von Laichlingen ein. Darunter viele ältere, dicke Männer aus Duisburg, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Dresden und anderen Städten. Sie tranken reichlich Bier und schwadronierten über alte Schlachten. Es war ein Klassentreffen der Gewaltsuchenden. Am Ende des Abends beschloss dann die Gruppe, sich einen Namen zu geben. Gnu Hunters, eine Verballhornung von New Hunters, neue Jäger. Auf einem Gruppenfoto deuten 4 der Männer den Hitlergruß an. Linke Ultragruppen in Aachen, Dortmund, Duisburg, Braunschweig oder Düsseldorf berichteten seither, dass sie von Hooligans bedroht, gejagt und verprügelt worden seien. Manche Ultragruppen, etwa die Aachen-Ultras, zogen sich resigniert zurück. Thema Neonazis in Deutschland. Im Krisenherbst 2014, wo die Staatsschulden immer weiter wachsen, wo die Länder ihre Finanzen nicht in den Griff kriegen, wo Nationalismus überall kocht und tobt, da bildet sich auch in Deutschland eine unheilvolle Allianz aus Fußball-Hooligans und rechtsextremen Schlägern. Dann gibt es das große Thema Europa. Der Brüsseler Wutanfall David Camerons war nur eine Posse. Kanzlerin Angela Merkel hält aus anderen Gründen erstmals einen Britenaustritt für möglich. Der Spiegel betont immer wieder die Metapher mit hochrotem Kopf. Das ist keine Metapher, sondern da ist ein Foto und er hat wirklich einen hochroten Kopf. Regt sich David Cameron vor vergangene Woche in Brüssel über die Nachzahlungsrechnung von 2,1 Milliarden Euro auf, die ihm die EU-Kommission überraschend präsentiert hatte. Auf keinen Fall werde sein Land bis Anfang Dezember die Summe in Brüssel abliefern, schimpfte Cameron vor der Presse. Das sei vollständig inakzeptabel. Dahinter stecken aber noch ganz andere Dinge. Ungleich größere Sorgen machte Merkel etwas anderes. Zum ersten Mal, so die Einschätzung im Kanzleramt und im Außenministerium, treibt Cameron sein Land an einen Point of No Return in Sachen EU-Mitgliedschaft. An einem Punkt, an dem auch die Bundesregierung ihr Werben um den Verbleib der Insel in der EU so kommentiert der Spiegel, einstellen würde. Wenn Cameron tatsächlich auf einer bezifferten Obergrenze für den Zugang von EU-Bürgern auf die Insel bestehe, so heißt es in Berlin, dann war es das. Daran soll Merkel auch in einem Vier-Augen-Treffen mit dem britischen Premier am Rande des EU-Gipfels keinen Zweifel gelassen haben. Um die Milliardenrechnung der EU-Kommission dagegen ging es in dem Gespräch so gut wie gar nicht mehr. So, das wäre also der Ernstfall mit Großbritannien. Wenn die sagen, in jedem Jahr dürfen nur 200 EU-Bürger oder 3000 EU-Bürger in unser Land kommen, sich da niederlassen, dann, ja, dann war es das wohl wirklich. Dann ist eben die ganze Sache den Bach runtergegangen und nichts geht mehr. Den freien Verkehr der Waren stellen die Herrschaften natürlich an oberste Stelle, aber den freien Verkehr der Personen, und dann muss man sich auch fragen, von welchen Personen ist die Rede? Ist die Rede von billigen Arbeitssklaven, die man dann nach England einschleust? Das ist natürlich auch noch ein Thema, über das vielleicht gar nicht so viel geredet wird. Jedenfalls, sieht nicht gut aus. Moskau. Berichte über Misshandlungen, Hinrichtungen und Organhandel durch die Kämpfer der faschistischen Brigaden, der ukrainischen Nationalgarden, gehen immer wieder durch die Presse. Die ukrainische Nationalgarde ist offenbar auch bemüht, in Deutschland Präzisionswaffen zu kaufen. Dies geht aus einem von der regimekritischen Hackergruppe Cyber Berkut veröffentlichten Schriftverkehr des Kommandos der Truppe mit der in Ulm, Baden-Württemberg ansässigen Elektronikfirma Telefunken Racoms hervor. In einem übrigens in grottenschlechtem Englisch abgefassten Schreiben bedankt sich ein Sachbearbeiter des schwäbischen Unternehmens mit Datum 24. August für die der Firma zwei Wochen vorher gebotene Möglichkeit, ihre Produkte in der Ukraine zu präsentieren. Die Erteilung der Exportgenehmigung stellte der Autor als schiere Formalität dar, obwohl die Ukraine nicht nur ein Spannungs-, sondern ein Bürgerkriegsgebiet ist, was das Auswärtige Amt durch ausdrückliche Reisewarnungen für das Donbass würdigt. Es finden Kampfhandlungen statt, hieß es am gestrigen Donnerstag auf der Internetseite der Behörde. Für den weiteren Schriftverkehr schlägt der Vertreter von Telefunken Racoms verschlüsselte E-Mails vor und bietet an, die Geräte in der etwa 20 Kilometer nördlich von Kiew gelegenen Ortschaft Novi Petrivchi nochmals vorzuführen. Angefragt hatte die ukrainische Seite offenbar nach modernen Gefechtsfeldradaren und Wärmebildkameras zur Zielerfassung. Um auch nachts Leute abzuknallen, natürlich. Noch ganz ohne solches modernes Gerät haben Einheiten der Nationalgarde Kiews vermutlich im Donbass an mehreren Ortschaften Zivilisten ermordet. Entsprechende Videos veröffentlichten russische Fernsehsender und die ostukrainischen Aufständischen nach dem Abzug der Nationalgarde aus einigen vorübergehend besetzten Orten. So wurde ein Massengrab auf dem Gelände des stillgelegten Bergwerks Komurnaka, 50 Kilometer östlich von Donetsk, gezeigt, in dem Leichen von Zivilisten lagen, darunter auch die Leiche einer Frau. Andere derartige Berichte sind noch drastischer. So seien mehrere Leichen, die im Hinterland von Lugansk entdeckt wurden, innere Organe entnommen worden, womöglich für den Verkauf. Was auch nachgewiesenermaßen in Albanien passiert war, nach dem sogenannten Albanenputsch und die UCK, die dann das Kosovo überfallen hat und diese ganzen Geschichten, da wurden auch ordentlich Organe entnommen und mit den USA Organhandel betrieben. Ähnliche Vorwürfe hatten ausgetauschte ostukrainische Gefangene in den vergangenen Wochen mehrfach erhoben. So berichtete der Karate-Europameister Piotr Giljow nach seiner Freilassung, Kämpfer des rechten Sektors, also der neofaschistischen Milizen, hätten in seiner Gegenwart darüber beraten, ob sie ihn für 10.000 US-Dollar Kopfgeld lebend an den Oligarchen Kolomoski verkaufen oder ihn lieber töten und seine Organe verkaufen sollten. Als Sportler ist er bestimmt gesund, hatten sie argumentiert. Auch die seit Juli in Russland wegen des Verdachts auf Beteiligung an der Tötung zweier russischer Fernsehreporter inhaftierte ukrainische Hubschrauberpilotin Nadjezda Savchenko soll nach Aussage freigekommener Gefangener mutmaßliche Separatisten nicht nur gefoltert, sondern auch dazu aufgerufen haben, ihre Organe auszuschlachten. Savchenko gilt im ukrainisch-nationalistischen Lager als Heldin und ist in Abwesenheit für ein Abgeordnetenmandat der Vaterlandspartei von Julia Timoschenko nominiert worden. Ja, so geht's zu in der Ukraine. Und unterstützt natürlich alles vom freien Westen, von unserem demokratischen Westen, der NATO und wie die ausgerüstet werden. Also wenn die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, da, wenn eine schwäbische Firma aus Ulm dann jetzt liefern darf, dann werden sich ja die Besitzer da oder die Inhaber von dieser Firma bald brüllend auf die Schenkel klopfen und sagen, hat er immer wieder ein gutes Geschäft gemacht, gell? Darauf kommt es doch an, letztendlich. Ja, makaberer Kommentar, aber so hässlich sieht es wohl mittlerweile aus. Solche Dinge passieren, wir wissen das. Niemand schaut da gerne genauer hin, was da alles so passiert, gerade auf diesem Gebiet. Bürgerkriege sind immer ein Einfallstor für die Barbarei. Tagesschau in 100 Sekunden. Letzter Tag des Bahnstreiks. Früher als ursprünglich geplant endet der Ausstand der Lokführer heute um 18 Uhr. Bis dahin gilt der Ersatzfahrplan. Die Bahn rechnet allerdings auch für morgen noch damit, dass Züge verspätet fahren oder ausfallen. USA wollen Kampf gegen Terrormiliz Islamischer Staat ausweiten. Präsident Obama will zusätzlich 1500 Soldaten in den Irak schicken. Das hat ein Pentagon-Sprecher erklärt. Sie sollen dort irakische Soldaten ausbilden, aber nicht an Kampfeinsätzen teilnehmen. Außerdem will Obama den Kongress um mehr als 4 Milliarden Euro für die Mission bitten. Festnahmen in Mexiko, wie ein Generalstaatsanwalt mitteilte, haben drei Verdächtige die Ermordung der verschwundenen 43 Studenten gestanden. Die mutmaßlichen Täter sollen einer Drogenbande angehören. Sie hätten angegeben, die Toten in der Nähe einer Müllkippe verbrannt zu haben. Gefundene DNA-Proben sollen jetzt untersucht werden. Gedenken an Mauerfall vor 25 Jahren. In Berlin leuchten mehrere tausend Ballons entlang des ehemaligen Grenzverlaufs zwischen Ost und West. Sie sollen am Sonntagabend, dem Jahrestag des Mauerfalls, in die Luft steigen. Dazu gibt es das ganze Wochenende lang ein Bürgerfest am Brandenburger Tor. Das Wetter neben Wolkenfeldern vielerorts zum Teil auch länger sonnig, selten Regen. Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad im Mittelgebirgsraum und 15 Grad im Breisgau. Ja, das waren die ARD-Nachrichten in 100 Sekunden vom Tage. Vielen Dank. Werfen wir einen Blick auf die Presse im Internet, auf die Zeitungen, die wir hier im Niemandsland so gerne zitieren. Gehen wir direkt auf die Seite der Jungen Welt. Die kommt, wie eingangs erzählt, mit der Meldung, NATO feiert den Mauerfall, 25 Jahre ohne Mauer, auf ihre eigene makabre Art. Tolle Idee zum Feiertag, kommentiert die Junge Welt. Deutscher NATO-General will Großmanöver in den Grenzgebieten zu Russland veranstalten. Dann gibt es Koalitionsverhandlungen in Erfurt. Eitel Sonnenschein zu Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen Linke, Grünen und SPD in Thüringen. CDU startet öffentliche Selbstzerfleischung. Es gibt also Rot, Grün, Rot. Eine Kombination, die bisher in der deutschen Politik noch nicht vorgeführt wurde. Dann geht es um diese unheilvolle Massenmordaktion in Mexiko. Demonstration für Rückkehr verschwundener Studenten. Hauptverdächtiger verweigert Aussage zu deren Aufenthaltsort. Wie wir gerade gehört haben, ist immer von Drogenbande die Rede. Eine Drogenbande und mehr kommt da wohl nicht raus. Dabei wissen alle, dass die Narkomafia den Staat schon zum großen Teil erobert hat, kontrolliert und ganze Provinzen unter ihrer Gewalt hat. Dann gibt es einen Kommentar. Herren des Geldes, Mario Draghi gibt sich kritikresistent. Wie EZB-Chef Sticken zeigt ein jetzt bekannt gewordener Brief seines Vorgängers an die irische Regierung. 9. November, Mythos des Kalten Krieges. Bei allem Jubel über den Fall der Berliner Mauer sollte nicht vergessen werden. Ihr Bau 1961 war eine Antwort auf Wirtschaftssabotage und Subversion made by USA. Musik. Das ist so ungefähr die einzige kritische Stimme, die wir in der deutschen Presse bis jetzt lesen, dass jemand sagt, der Mauerbau hatte seine Ursachen. Niemand gibt das gerne zu, dass es da Ursachen gibt. Alle reden gerne davon, dass der böse Kommunismus sich das erfunden hat, um den guten Westen zu schädigen und die Menschen einfach einzusperren, eben aus einer angeborenen Bosheit, die diese Leute haben, dass das aber immer eine Dynamik ist und dass Krieg eine Maßnahme und Gegenmaßnahme ist und Kalter Krieg auch, davon wird wenig gesprochen. Am 9. November jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 25. Mal. Seit Monaten gibt es dazu ein großes Medien-Tamtam. Wie zu erwarten, wurden alle Klischees, freie Welt gegen kommunistische Tyrannei aus der Zeit des Kalten Krieges, wieder aus der Mottenkiste geholt. Die Erzählungen über den Bau der Mauer folgten dem alten, vereinfachten Geschichtsbild. Im Jahr 1961 bauten die Ostberliner Kommunisten die Mauer, um ihre unterdrückten Bürger an der Flucht nach Westberlin und in die Freiheit abzuhalten. Warum? Weil Kommunisten nicht mögen, wenn die Menschen frei sind und die Wahrheit erfahren. Welche anderen Gründe hätte es sonst überhaupt auch geben können? Zunächst sei daran erinnert, dass vor dem Mauerbau 1961 tausende Ostdeutsche jeden Tag zu ihren Arbeitsplätzen im Westen pendelten und am Abend in den Osten zurückkehrten. Viele andere gingen hin und her, entweder zum Einkaufen oder aus anderen Gründen. Ganz eindeutig wurden sie also im Osten nicht gegen ihren Willen festgehalten. Warum wurde dann aber die Mauer gebaut? Dafür gab es zwei Hauptgründe. Dazu schreibt die Junge Welt. Erstens, der Westen war dabei, den Osten mit einer robusten Abwehrkampagne von Experten und Facharbeitern, die auf Kosten der kommunistischen Regierung ausgebildet worden waren, in die Enge zu treiben. Dies führte schließlich im Osten zu einem schweren Mangel an Arbeitskräften und einer Produktionskrise. Als ein Indiz dafür berichtete die New York Times im Jahr 1963, Zitat, durch den Bau der Mauer erlitt West-Berlin wirtschaftliche Verluste, auch dadurch, dass die rund 60.000 Facharbeiter, die täglich aus ihren Häusern in Ost-Berlin zu ihren Arbeitsplätzen in West-Berlin pendelten, ausblieben. 1999 berichtete die Tageszeitung USA Today. Als die Berliner Mauer zusammenbrach, stellten sich die Ostdeutschen ein Leben in Freiheit vor, wo es Konsumgüter im Überfluss gab und wo Not und Bedrängnis der Vergangenheit angehörten. 10 Jahre später bekennen bemerkenswerte 51%, dass sie im Kommunismus ein glücklicheres Leben geführt hatten. Ferner sei daran erinnert, dass die Aufteilung Deutschlands in zwei Staaten im Jahr 1949, die zur Bühne für 40 Jahre Kalten Krieg und Feindseligkeit werden sollte, eine amerikanische Entscheidung war und keine sowjetische. Gut, zweitens, in den 1950er Jahren haben die amerikanischen Kalten Krieger von der Bundesrepublik Deutschland aus eine krude Sabotage- und Subversionskampagne gegen Ostdeutschland durchgeführt, um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu schwächen und den Verwaltungsapparat zu untergraben. Die CIA und andere US-Geheimdienste und militärische Dienste rekrutierten und finanzierten Aktivistengruppen und Einzelpersonen in West- und Ostdeutschland, um sie dann für die Durchführung von Maßnahmen auszubilden und auszurüsten, die von Jugendkriminalität bis zu Terrorismus reichten. Alles mit dem Ziel, den Menschen in Ostdeutschland das Leben so schwer wie möglich zu machen und auf diese Weise ihre Unterstützung für die Regierung zu schwächen. Es war ein bemerkenswertes Unterfangen. Die Vereinigten Staaten und ihre Agenten verwendeten Sprengstoff. Sie begingen Brandstiftungen, verursachten Kurzschlüsse und setzten andere Methoden ein, um Kraftwerke, Werften, Kanäle, Hafenanlagen, öffentliche Gebäude und Verkehrsmittel, Tankstellen, Brücken etc. zu beschädigen oder Güterzüge entgleisen zu lassen, wobei Arbeiter schwer verletzt wurden. Sie zündeten 12 Güterzüge an, bei anderen Waggons zerstörten sie Bremsschläuche. Sie setzten Säure ein, um in Fabriken lebenswichtige Maschinen zu beschädigen, legten Feuer und brachten mit Sand eine Turbine zum Stillstand. Sie stifteten Arbeiter zu Bummelstreiks an. Sie töteten 7000 Kühe eines genossenschaftlichen Molkereibetriebs mit Gift. Sie mischten Seife unter Milchpulver, die für Schulen bestimmt war. Bei Agenten wurde bei der Festnahme eine große Menge des Giftes Cantaridin gefunden. Und so weiter und so weiter. Man könnte jetzt hier seitenweise diese Sabotageakte aufführen. All das wird nicht erwähnt, wird unter den Teppich gekehrt. Niemand spricht davon. Keine einzige Zeitung außer, wie gesagt, der Jungen Welt meldet überhaupt oder gibt sich überhaupt mit diesen Dingen ab, die geschehen sind und... Wenn man die nicht erklärt, dann versteht man den Lauf der Geschichte kaum oder gar nicht. Ja, also viele von den Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, kannte ich nicht, andere ja. Aber irgendwie erinnert das doch halt auch sehr an was zum Beispiel jetzt mit Kuba passiert. Ja, Kuba ist die Pressefreiheit. bedroht und da gibt es das und das nicht zu kaufen und so. Auf der anderen Seite wird dann überhaupt nicht geredet über die Blockade, die die USA dann verhängt haben, schon seit Anfang der 60er Jahre. Ja. Und ein Wort, was man ja auch schon länger nicht mehr hört, dass das eben keine Mauer war, sondern antifaschistischer Schutzwall. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine unglückliche Wortwahl, aber natürlich ist da sehr viel dran, ja, was da passiert ist von Seiten des Westens, der USA, hauptsächlich an Sabotage und anderen Maßnahmen. Und auch, wie gesagt, ne, die Idee zwei deutsche Staaten war Initiative in der USA. Zuerst wurde die Bundesrepublik gegründet und die Gründung der DDR war eine Reaktion darauf. Ja. Auch das wurde ja die ganzen 50er, 60er, 70er Jahren irgendwie unter den Tisch gewischt. Ja. Da hat man, das war wie ein Tabu, ja, hieß es immer nur, die bösen Kommunisten im Osten, die uns unsere Freiheit wegnehmen wollen. Ja. Also es gibt viele Hinweise dafür, dass das mindestens von beiden Seiten vorangetrieben wurde, die Sache. Ja, Thema Spanien, Corruptolandia, im korruptesten Land vielleicht Europas im Moment. Was gibt es da Neues an Kapriolen, ja, an Diebstählen, Klauerei und Verschwendung? Ja, ja, vielleicht müssten wir Niemandsland die Sendung nicht nur ein, sondern zwei oder dreimal pro Woche machen, wenn wir da nur, was Korruption angeht, auf dem Laufenden bleiben wollen. Ja. Also die Saubermänner, immer, jeden Tag praktisch werden neue Fälle bekannt. Ja. Also wie gesagt, vor längerer Zeit schon diese Umschläge mit Bargeld, die da kassiert, die kassiert werden und kursiert sind innerhalb der PP. Dann kam jetzt noch nicht so lange her die Variante mit den Kreditkarten, die Black Cards, ne, von den Managern und höheren Tieren von Caja Madrid und Bankia. Natürlich viele Politiker impliziert auch. Dann kam die Geschichte mit Ángel Acebes, der frühere Generalsekretär der PP, aber schon mit Rajoy, so ein richtiger Moralapostel, Korruptionskritiker, Verfechter der Transparenz. Heute ist er inzwischen Aufsichtsrat bei Iberdrola. Dann jetzt vor kurzem die Punica, also Skandale und Korruption und Bestechung und Prozentbeteiligung bei Geschäftsabschlüssen, hauptsächlich mit Immobilienfirmen. Granados, der frühere Schützling von Esperanza Aguirre, Bürgermeister impliziert, noch und nöcher. Ne? Dann gehört auch dazu der frühere Präsident von Balearen, Herr Matas. Der musste dann also tatsächlich in den Knast, aber jetzt sitzt er gerade mal drei Monate drin, jetzt darf er schon wieder raus. Und dann sieht man ihn so, wie er mit so einem breiten Grinsen rauskommt aus dem Knast. Das gehört natürlich auch dazu. Und jetzt seit gestern oder vorgestern der Präsident der Comunidad der Autonomie von Extremadura, ein gewisser Herr Monago. Gleichzeitig sitzt er im Senat hier in Spanien. Jetzt kommt raus, dass dieser Mensch innerhalb von 18 Monaten 32 Mal nach Teneriffa gereist ist, natürlich, also geflogen, immer Business natürlich, ne? Und man fragt sich natürlich, was hat der Präsident von Extremadura da in Teneriffa zu tun? Wenn man ihn so direkt fragt, dann sagt er, ja, das ist ja schon so lange her, also 3-4 Jahre so genau kann er sich da nicht mehr erinnern. Allerdings die Leute dort in Teneriffa, weder von seiner eigenen Partei noch von irgendwelchen Institutionen, die erinnern sich auch nicht an ihn. Also der ist dort niemals öffentlich aufgetreten in dieser Zeit. Na gut, jetzt kommt raus, dass er da eine Freundin hatte, Olga Henao Cárdenas. Und jetzt leuchtet einem das schon besser ein, die Häufigkeit seiner Besuche da in Teneriffa. Da gab es übrigens auch noch eine Kreuzfahrt auf die griechischen Inseln. Und da hat man ihn dann auch gefragt, was das denn war. Ja, er ist da mit einem anderen Parteimitglied von der PP, also das war seine Freundin, die ist da auch bei der PP, und die auf der Reise wurde darüber nachgedacht, wer denn der Kandidat, dann, wen man als Kandidaten aufstellen könnte bei den nächsten Wahlen. Und Rücktritt kommt aber natürlich nicht in Frage. Also im Gegenteil, gestern war er wieder flankiert von anderen Größen der PP und er wurde richtig gefeiert und unterstützt da. Also inzwischen ist er nicht mehr zusammen mit dieser Frau. Die ist jetzt mit einem anderen liiert, mit einem anderen Politiker, der ist auch von der PP, aber nicht in Extremadura, sondern in Teruel, Zaragoza. Der ist auch nicht Senator, er sitzt aber als Abgeordneter im Parlament, ja, also im Kongress hier. Ne? Und genau das Gleiche, ja, der ist jetzt wenigstens zurückgetreten, wurde zurückgetreten, der andere hält es im Moment noch aus. Aber das muss wirklich eine sehr attraktive Frau sein. Ich habe noch kein Bild gesehen von der. Also im wahrsten Sinne des Wortes zieht die Männer an, wie die Motten vom Licht angezogen werden. Nur der Unterschied ist der, die Motten, die fliegen gratis in den Tod und unsere Politiker, denen müssen wir die Reise finanzieren. Russland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Der Himmel über Dresden, wir werden frei sein, frei wie der Wind. Das war Wolf Mahn von einem Live-Konzert, kurz vor der Maueröffnung in Dresden. Das ist auch eine Leistung. Der hat dieses Lied kurz vor der Maueröffnung gesungen auf einem Live-Konzert in Dresden. Im September, ich glaube es war am 1. September 1989. Ein paar Stunden nach dem Mauerfall organisierte der Sender Freies Berlin ein grandioses Konzert mit Nina Hagen, Joe Cocker, Bab, Udo Lindenberg. 50.000 Zuhörer in und vor der Halle waren dabei. Übrigens gibt es jetzt dazu eine CD. Der Mauerfall von 1989. Noch ein paar andere Namen, die ich noch nicht erwähnt habe. Dabei waren auch Heinz-Rudolf Kunze, die Gruppe Pankow und der unermüdliche Konstantin Wecker. Der war auch dabei. Hören wir einmal rein in dieses Konzert. Ich habe das hier gerade eingeschaltet. Das ist der Bayerische Rundfunk. Der hat das auf seine Homepage gestellt und auch eine kleine Kapsel zum Runterladen dabei. Hören wir mal rein. Müssen wir eben dahin. Ah, Udo. Mal eben nach West-Berlin. Man glaubt es ja kaum, es ist ja alles wie ein schöner Traum. Doch keine Angst vorm Erwachen, wir werden jetzt so weitermachen. Udo Lindenberg textet seinen Sonderzug nach Pankow am Abend des 12. November 1989 für das vereinte Ost-West-Publikum in der Berliner Deutschlandhalle kurzerhand um. 50.000 Zuschauer und Zuhörer versammeln sich damals in und vor der Halle. Alle Berliner, die nicht dabei sein können, hören das Konzert in den Straßen Berlins. Denn der Moderator Steffen Simon fordert die Radiohörer auf: Macht eure Fenster auf und stellt die Radiogeräte auf die Fensterbank, damit die ganze Stadt zumindest die Übertragung hören kann. Das Konzert ist kurzfristig organisiert und hätte völlig daneben gehen können, nicht zuletzt, weil die Organisatoren vom Sender Freies Berlin nur 48 Stunden Zeit hatten, um Musiker und Bands zu überzeugen, ihre Tourneen zu unterbrechen und spontan in Berlin aufzutreten. Der damalige Musikchef von SFB2, Helmut Lehnert, erinnert sich. Wir waren fertig, die Bands hatten zugesagt und keiner war da. Vor der Halle nicht, in der Halle nicht, auf der Bühne nicht. Nina Hagen steckte auf der Autobahn, die Toten Hosen steckten auf der Autobahn. Joe Cocker kam mit seinem Auto vom Flughafen Tempelhof, wo er extra landen durfte, kam noch nicht mal ins Hotel. Und dann entwickelte sich das aber. Die Halle war steckenvoll, die Bands kamen irgendwie in letzter Sekunde, ja, und plötzlich war dann Udo Lindenberg da, Nina Hagen, Babs und Joe Cocker, Melissa Etheridge. Und das Konzert ging los und hörte nicht mehr auf. Nach 10 Stunden war es dann irgendwann zu Ende. Draußen auf der Straße vor der Halle Tausende, ja, also es waren bestimmt 50.000, die sich das damals dann im Endeffekt angeguckt haben. Und ich habe mich gefreut wie ein Kind. Auch das Publikum ist im Freudentaumel, will das historische Ereignis des Mauerfalls gebührend feiern. Selbst noch im Moment des Feierns wird es von den sich überschlagenden Ereignissen überrascht. Steffen Simon, der Moderator des Abends, tritt plötzlich auf die Bühne und verkündet: Da gibt es etwas, was hier in der Deutschlandhalle wissen sollte, was die Leute an den Radios bereits wissen. Der Verteidigungsminister der DDR hat soeben in der aktuellen Kamera bekannt gegeben, dass an den innerdeutschen Grenzen der Schießbefehl aufgehoben ist. Der Abend des 12. November 1989 ist magisch. Nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Bands. BAP erfüllen sich erstmals den Traum, vor DDR-Publikum zu spielen. Und Ostmusiker wie die Mitglieder der Band Silly können es kaum glauben, dass sie hier und heute gemeinsam mit Joe Cocker auf der Bühne stehen dürfen. Cocker holt sogar die deutschen Kollegen Nina Hagen, Wolfgang Niedecken, Udo Lindenberg und Silly-Sängerin Tamara Danz als Background-Sänger auf die Bühne. Tamara ist einfach mit auf die Bühne, hat sich da einen Chor mit reingestellt und hat zum Beispiel Little Help from My Friends mitgesungen und war hinterher völlig fertig. Ich glaube, sie kullerten sogar ein paar Tränchen. Der Zusammenschnitt dieses 10-stündigen Konzerts verdichtet die Highlights am Abend des 12. November 1989 in Berlin. Er treibt einem zwar nicht gleich die Tränen in die Augen, trotzdem. Die kollektive Emotionalität vermittelt sich in den 13 Live-Aufnahmen, sodass einen immerhin ein Schauer überkommt. Es war eben kein 0815-Konzert. Es war ein Konzert, wie es nur die Geschichte schreiben kann. Einzigartig. Ja, wer wollte da fehlen in dieser Nacht des 12. November in Berlin? Das große Konzert zum Mauerfall. Sehr beeindruckend. Beeindruckend übrigens diese Meldung, die da bekannt gegeben wurde über Bühnenmikro, dass der Schießbefehl aufgehoben worden war. Nächste Woche werden wir einmal von Mauern berichten, die es noch gibt und die gerade errichtet werden. Die Ukraine bzw. die ukrainische Führung macht sich ernsthaft Gedanken, eine Mauer zwischen der Ostukraine und Russland zu errichten. Wahrscheinlich haben da Militärberater der USA, Herrn Poroschenko, etwas ins Ohr geräumt. Doch sprechen wir zum Schluss der Sendung nicht mehr über Politik, beziehungsweise sprechen wir über Kultur, aber wenn wir über Kultur sprechen, dann sind wir automatisch wieder bei der Politik. Esther Bejarano wird 90 Jahre alt. Wer sie erlebt, wird es kaum glauben. Esther Bejarano feiert am 15. Dezember ihren 90. Geburtstag. Die kleine Frau mit der großartigen Stimme ist aus der antifaschistischen Kulturszene Deutschlands einfach nicht wegzudenken. Als Jüdin wurde die am 15. Dezember 1924 in St. Louis geborene Esther unter den Hitlerfaschisten wie Millionen andere Menschen Opfer der rassistischen Verfolgungen. 1943 verschleppten sie die Nazis in das Vernichtungslager Auschwitz. Ihr Leben konnte sie retten, weil sie sich bei der Gründung eines Mädchenorchesters, das die Nazischergen unterhalten sollte, als Akkordeonspieler meldete, obwohl sie dieses Instrument nicht beherrschte. Sie hatte nun mit ihren Leidensgefährtinnen die Aufgabe, Musik zu machen, während die Züge mit immer neuen Opfern ankamen. Erst 1945 konnte sie auf einem der von den Nazis organisierten Todesmärsche fliehen und erlebte am 3. Mai die Befreiung durch die sowjetische Armee. So, aber Leute, mit Musik müsst ihr jetzt wirklich richtig, geht mal aus euch raus, denn unser Widerstand hat ein Lächeln auf dem Gesicht und den machen wir mit dem Feiern. Dankeschön, Weimar. Für diesen wunderschönen Abend. Eigentlich hätten wir jetzt anfangen sollen zu singen, ne? Aber egal. Ab jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Mit ihrem Mann Nissim zog Esther Bejarano nach Israel. Doch die Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch die israelische Armee stieß das Ehepaar ab. Um zu verhindern, dass sich Nissim als Soldat an den Verbrechen beteiligen musste, kehrten sie nach Deutschland zurück. In Hamburg eröffnete Esther eine Boutique. Als die NPD eines Tages vor ihrem Geschäft einen Infostand aufbaute, war das für die entsetzte Frau der Wendepunkt. Sie engagierte sich fortan in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN, BDA. Das ist ein eingetragener Verein, und gründete mit ihren Kindern Edna und Joram die Gruppe Koinzidenz, mit der sie jüdische Lieder aus den Ghettos und dem antifaschistischen Widerstand spielte. In den vergangenen Jahren wagte sich schließlich ein spannendes Experiment. Gemeinsam mit den Rappern der Microphone-Mafia arrangierte sie ihre Lieder bei Konzerten im neuen Gewand. Hoffentlich noch sehr lange. Hören wir die Frau einmal selber. Das muss gleich viel lauter kommen. Seit der Kindheit erlebe ich den täglichen Kulturenritt. Der Gang über die Türschwelle war für mich wie ein Grenzüberschritt. Du kommst mir ein Spagat zwischen Spaß und Halbglück. Doch wurde ich schnell in die Rolle des Kanaken gedrückt. Zwei Fragen mich die zwingt, seit wann ich hier lebe. Was dann folgte, war sofort, wann ich dem wieder gehe. Ich lebe hier, ich lerne hier, ich lehre hier, ich leide hier. Ich gehe hier, bin kein blinder Passagier. Im Visier von Populisten sagen, wir seien nicht integriert. Das Ausländergesetz haben wir nicht selbst fabriziert. Beschnitten bin ich schon, Rechen muss nicht sein. Braune Wolken ziehen übers Land, Vater oder den Sonnenschein. Wann geht auch für mich wieder? Kendini edermiş derler, kesinsiz ki küpüne zararmış derler. Aynlik, sinsilik, başa geçti harisik. Aç gözlülükler, başımızı yedik. Kardeşlik artık yok oldu gitti. İnsanlığın durumu oldukça ciddi. Yetti ve artık akıllanın yetti. Ettikleri canıma da tak yetti. Man sieht Esther Bejarano auf der Bühne, eine vom Alter überhaupt nicht gebeugte Frau. Das ist von letztem Jahr das Konzert mit der Microphone-Mafia. Wann geht der Himmel wieder up? Das singen sie mit dem Rapper von Microphone-Mafia. Meine Damen und Herren, Niemandsland verabschiedet sich. Ja, ich werde ja auch immer älter, aber wenn man die so sieht mit ihren 90 Jahren, dann habe ich ja Hoffnung, dann stehe ich hoffentlich auch noch eine Weile in der Bresche. Aber obwohl, alle, die wir uns wehren gegen dieses System, wir müssen langsam Angst kriegen, da Pablo Iglesias, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, der sichtbare Kopf dieser neuen Partei, Podemos. Und da geht jetzt so ein Stadtrat in Valencia her, natürlich auch von der PP, von den Rechtskonservativen, und sagt in Bezug auf diesen Pablo Iglesias, Gran Hijo de Puta, großer Hurensohn, und das Beste wäre, wenn man dem einen Genickschuss geben würde. Also das sind unsere Demokraten hier, die sich so ausdrücken gegen Leute, die versuchen, irgendwas zu ändern. Ja, schönes Wochenende. Trotzdem, Werner, alles Gute. Visca el Barça und bis nächste Woche. Ja, Barça ist deine Heimat, dein Vaterland und deine Nation. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Werden Sie glücklich mit den Dingen, die in Ihrer Nähe sind, werden Sie glücklich mit den Menschen, die Sie haben und die Sie lieben. Agur, jau, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Mm-hmm. Penthouse nah bei Fulda mit dem Whirlpool auf dem Dach. Mein GTX L Turbo Intercooler macht 200 km/h. Yeah. Und damit geht's heute Nacht nach Eisenach. Ja. Da sind die Mädels Oberschach. Shampoos ausgibst, dann bist du immer noch der Star. Ja, du bringst den warmen D-Mark-Regen rüber, Mann, zu den Eingeborenen da. Ja, da kannst du richtig mal die Sau rauslassen, ey. Solange du zahlst, ist das egal. Mit was? Mit Deutsch machst du Dollars. Danach tanzt die ganze Welt. Doch mit Deutsch machst du Dollars. Hat den Rhythmus, der gefällt. Und drum grüß mir all die Weltverbesserung. Sag ihm, zählt ist Geld. Yo. Was soll ich dir sagen, ey? Da kommt so ein Typ und will diskutieren. Ha. Er fasst irgendwas daher von neues Forum oder was und ist dabei, sich zu blamieren. Ich sag, strapazier nicht dein Gehirn. Soll ich dir sagen, was dir fehlt? Ha. Deutsch, Max und Dollars ist der Glaube, der uns eint. Morgen Deutsch, Max und Dollars waren schon immer unser bester Freund. Ist doch wieder genau der alte. Die Wartenden werden von Minute zu Minute ungeduldiger. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.